Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Gestank. Und ich frage euch, was war bisher in eurem Leben der schlimmste Gestank, den ihr wahrgenommen habt? Vielleicht habt ihr ja auch einen Beruf, in dem ihr oft mit schlimmem Gestank konfrontiert werdet. Vielleicht habt ihr einen Partner oder eine Partnerin, die euch stinkt. Und ihr sagt es oft, aber der oder die macht nichts dagegen. Vielleicht Schweißfüße, Körpergeruch, Mundgeruch, was es alles so gibt. Oder, das ist noch eine ganz besondere Variante dieses Themas, vielleicht steht ihr ja sogar auf einen gewissen Gestank, wo wir normalen Menschen sagen würden, uah, und uns kommt's hoch, sagt ihr, nein, ich finde es gut, ich finde es vielleicht sogar geil, wenn es nach dieser Art und Weise vielleicht riecht oder gar stinkt. Also, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110, beide Nummern kostenfrei für euch. Wenn ihr faxt, bitte schreibt auch eure Telefonnummer drauf, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Erster Anrufer, Klaus, 37 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Klaus. Hallo Domian. So, jetzt bin ich gespannt, was für eine Gestankgeschichte du erzählen wirst. Ja, ich arbeite in einer Recyclingfirma. Ja. Da wird der ganze Haushaltsmüll, also von ganz Bielefeld und was weiß ich, der ganzen Umgebung dahin gebracht. Mhm. Und ich stehe am Fließband und ich muss den ganzen Müll da sortieren. Holz, Papier und sowas. Also der gesamte Müll, den die Leute in die Mülltonne werfen, kommt auf dieses Fließband. Ja. Fließt an dir oder an euch, die ihr da arbeitet, vorbei. Ja. Und ihr müsst gewisse Sachen raussortieren. Ja. Oh, weia. Holz, Papier und sowas. Oh, weia. Also, da muss doch in dieser Halle oder in der Halle, wo das gemacht wird, ein bestialischer Gestank sein. Ja, so ein Kabuff ist das sozusagen. Und da muss man so eine Treppe hoch und da ist so ein riesiges Kabuff und da läuft das Fließband lang. Wie kann man sich das genau vorstellen? Wie lang ist dieses Fließband? Ich stelle es mir gerade sehr lang vor, ein Riesending. Ja, das ist ungefähr so 10, 15 Meter lang. Ja, genau. So stelle ich es mir auch vor, in ja, etwa. Was alles genau seht ihr auf diesem Fließband? Ja, alles. Also einmal ist eine tote Katze da vorbeigekommen. Mhm. Ja, das hat gewaltig gestunken und dann irgendwie in so einer Tüte war da irgendwie so eine, was weiß ich, Hundekacke oder sowas. Mhm. Also da, wo ich das zum ersten Mal gerochen, ich dachte, ich müsste erbrechen da, ne? Müsst ihr denn auch solche Sachen, also so eine Tüte zum Beispiel, aufmachen, um zu gucken, ob da irgendwas drin ist, was man vielleicht wiederverwerten kann? Ja, ja, das ist es ja. Das müssen wir machen. Es muss alles auseinandergepult werden. Ja. Richtige Detektivarbeit ist das. Es gibt doch auch eine Unzahl von Lebensmittelabfällen, Fleischresten und so etwas, ja, was dann auch wahnsinnig stinkt, ja. Ja. Also eine tote Katze, was war denn das Schlimmste, was du bisher gesehen hast und was dann auch entsprechend gestunken hat? Ja, das war mit der Katze da, ne? Mit der Katze. Wie weit war die verwest schon? Ja, die war erstmal aufgeschlitzt, hatte keine Augen mehr und so, also das war widerlich, ne? Wie arbeitest du denn da? Mit Gesichtsmaske den ganzen Tag? Ja. Geht gar nicht anders, ne? Geht nicht anders. Aber dennoch riecht man doch wahrscheinlich durch diese Gesichtsmaske es doch durch, ne? Oder? Doch, das kommt durch. Also der Gestank ist ja schon in den Raum drin, ne? Mhm. Ist das nur so eine Nasenmaske oder hast du das ganze Gesicht und nur die Augen frei? So eine Maske ist das. Auf der Nase? Ja. Auf Nase und Mund? Auf der Nase. Auf der Nase nur, Mund ist frei. Auf der Nase und Mund ist das. Also das ist so ein doch riesiges Ding, ist das. Mhm. Wie viele Stunden am Tag machst du das? 9 Stunden am Tag. Ja. Kriegt man denn dann überhaupt diesen Geruch mal raus aus der Nase, wenn man nach Hause kommt? Nee, also eigentlich nicht so. Hm. Also manchmal, wenn ich nach Hause fahre, denke ich, boah, die Leute, die riechen mich ja bestimmt, ich stinke und so. Aber das ist ja nicht so, ich dusche ja gleich dann. Ne? Also du kannst in der Arbeit, in der Arbeitsstelle, da in der Firma, wo das auch ist, kannst du duschen? Ja, da kann man duschen. Und ziehst dann auch andere Kleidung an? Ja, auf jeden Fall, aber ja, ich glaube, ich fahre da nicht so mit der Straße. Ja, aber dennoch so in der Nase bleibt es ja hängen, ne? Für einen selbst. Hängen, ja. Mhm. 9 Stunden am Tag machst du das. Ja. Wenn ich fragen darf, wie wird das wenigstens ordentlich bezahlt? Das geht so. Das ist jetzt bei 19,80 Mark die Stunde. 19,80 Mark. Auch nicht so viel für so eine Arbeit, ne? Naja, ist besser als gar nichts. Klar, natürlich, klar. Aber du stehst oder ihr steht den ganzen Tag dann auch an diesen Flüssen? Ja. Wie lange machst du das schon? Ich mache das jetzt einen Monat. Ach, ganz frisch dabei? Ja, ja. Warst du vorher arbeitslos? Nö, ich habe in einer Verleihfirma gearbeitet. So. Mhm. Also, erst einen Monat. Meinst du, dass du das durchhalten wirst noch eine ganze Weile? Ich denke, ich hoffe es. Also, ich kann es nicht sagen. Könnte mir vorstellen, dass man so die ersten Tage oder die ersten Wochen, in der Zeit bist du ja jetzt auch noch, sich doch sehr erstmal gewöhnen muss, oder dass man da schon mal denkt, abends, ich kann das nicht mehr. Ja, das kommt schon vor, ne? Also manchmal möchte ich am liebsten das Handtuch schmeißen. Aber es geht nicht. Klar, sowas muss auch gemacht werden und gut, dass Leute sowas machen. Aber das ist auch ein Beispiel dafür, wie es in einem Beruf verdammt stinken kann, den ganzen Tag. Ja. Ja. Danke für deinen Anruf und alles Gute dir, Klaus. Ja, ich wünsche euch auch alle frohes Weihnachtsfest. Danke, dir auch. Tschüss. Ja, tschüss. Ein bisschen Post, ein bisschen Post. Eine Rückmeldung zur gestrigen Sendung. Und zwar von Horst aus Bielefeld. Der schreibt, hallo Jürgen, Mensch, wenn ich diese Problemchen von dem Studenten in dieser schlagenden Verbindung höre, das kann doch wohl nicht wahr sein. Vom Papa ausgehalten, noch nie im Leben mit eigener Arbeit den Unterhalt verdient und jetzt hat er Angst, dass sein Papa sein ach so interessantes Leben und das verkorkste Leben nicht mehr weiter finanzieren will. Nur gut, dass du den ziemlich schnell aus der Leitung geworfen hast. Das war zu gestern. Und dann schreibt Frank aus Köln, Mensch Domian, nimm doch bitte das Vieh vorne aus deinem Bild. Wir sehen in diesen Tagen doch schon genug weihnachtliches Wettrüsten. Ach, das Vieh. Das ist mein kleiner süßer Schneemann für die Radiozuhörer. Der steht hier vorne vor mir. Ein kleiner Schneemann, der hat halt leider heute die Nase zu, weil das Thema ja nur Gestank heißt. Das haben wir pfiffigerweise so arrangiert hier. Den hatten wir letztes Jahr schon und den habe ich ein ganzes Jahr hier im Schrank aufbewahrt und dachte mir, dann dieses Jahr muss er auch wieder ran. Ach, die nächste Post lese ich euch gleich mal vor. Jetzt geht's erstmal weiter mit André und André ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, André. Auch eine Geschichte zum Thema Gestank. Richtig, rein von Berufswegen her. Ich bin Rettungsassistent beim Roten Kreuz. Ja. Und ja, seit 4,5 Jahren und hatte vor einem Jahr, schon wie im Vorgespräch erklärt, ein Jahr in Einsatz bei einem Messi. Mhm. Also jemand, der völlig verkommt in der Wohnung, nicht aufräumen kann, nicht putzen kann unter Umständen und so weiter. Ne? Richtig. Also bis dorthin konnte ich mir selbst noch nicht so ganz ein Bild davon machen, wie so ein Messi lebt, aber das hat dann natürlich mein Denken in dieser Hinsicht mal ein bisschen erneuert, sage ich mal so, weil es war eigentlich vom Gestank her eine neue Definition für mich, was Gestank angeht, weil man am Anfang gar nicht unterscheiden konnte, was war jetzt der Patient oder was war jetzt vom Zustand der Wohnung her. Wer hat euch denn alarmiert? Wir wurden von der Leitstelle alarmiert, beziehungsweise die Nachbarn haben sich nach 2 Tagen Gedanken gemacht. Die Nachbarn? Weil er selbst Pflegefall war. Mhm. Und nichts mehr von sich hören ließ und die vom Zustand des Patienten wussten und dann die Polizei alarmiert hatten und die eben uns dann. Dann seid ihr eingedrungen in diese Wohnung. Richtig. Und der Patient lag auch noch in der Wohnung. Ja, nachdem wir erstmal suchen mussten, weil so wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, wollte er irgendwie aus so einem riesen Zeitungsstapel eine Zeitung herausziehen, dann fiel das Ganze zusammen und er lag dann 2 Tage eben darunter. Er lebt aber noch. Ja. Mehr oder weniger so dem Mund, also er war kaum ansprechbar. Ja. Was für ein Bild zeichnete sich denn so ab? Was habt ihr gesehen, als ihr da reingekommen seid? Wie viel Zimmer hatte die Wohnung? Moment, er lag so zwischen Gang und Wohnzimmer. Das waren 2 Zimmer, Küche und Bad, schätze ich. Beschreib mal, was du da so gesehen hast, als du reingekommen bist. Sehr viel Unordnung. Also wenn man reinkam, Kleidungsstücke, stapelweise Zeitungen und Essensreste. Also das Erste, worum man sich da Gedanken gemacht hatte, erstmal irgendwie was vor den Mund zu halten. Weil also so beißend und so stark war der Gestank? Richtig. Also wenn Essensreste da sind, das heißt, da war auch Fäulnis in der Luft und Verwesung von Fleischresten vielleicht oder so. Richtig. Also die Fleischreste, das war also vom Küchenbereich her. Also das Irritierende daran war, es war eigentlich noch so in diesem Chaos eben eher geordnet. Also in allen Räumen gab es dann unterschiedliche Szenarien. Die in der Küche waren eher so die Lebensmittel und Teller und aber alles durcheinander, und man kann sich das vorstellen, dass diese Wohnung vollkommen vermüllt war, kann man das so sagen? Richtig, richtig, also total vermüllt. Das war dann im Nachhinein auch so, dass das Ganze dann ja geschlossen wurde, also die Wohnung wurde dann versiegelt, nachdem der Patient im Krankenhaus war, weil sie war unbewohnbar. War denn dieser Mensch, war es ein Mann? Ja, es war ein Mann. War dieser Mann noch ansprechbar oder war der mittlerweile schon bewusstlos? Dadurch, dass er ja 2 Tage in diesem warmen Klima, sage ich mal, gelegen hat, war er auch sehr ausgetrocknet und weil er nichts zu trinken hatte und musste erst dadurch Volumen zugeführt bekommen, war am Anfang sehr stark unterzuckert, dadurch, dass er eben halt keine Flüssigkeit zu sich bekam. Also war bewusstlos? Ja, also kaum ansprechbar. Ja, ja. Wahrscheinlich hat dieser Mann ja in diesen 2 Tagen auch unter sich gemacht und das hat das Seinige dann dazu getan. Ja, natürlich, natürlich. Also wie gesagt, am Anfang war nicht abzugrenzen, ist das jetzt die Wohnung oder eher. Also ich habe eigentlich schon bei sehr vielen Einsätzen immer gedacht, das ist jetzt so vom Geruch her das Schlimmste, was du hast. Aber bei manchen Einsätzen muss man seine Grenzen immer wieder neu stecken. Wie lange habt ihr euch in dieser Wohnung aufgehalten? In dieser Wohnung circa eine Dreiviertelstunde. Ist ja dann doch auch eine lange Zeit, wenn man einem solch extremen Geruch ausgesetzt ist. Richtig, richtig. Also, hast du zwischendurch mal gedacht, ich werde jetzt ohnmächtig oder ich muss rausrennen, ich kann das nicht? Ohne da jetzt irgendwie negativ zu klingen, aber wir haben uns fast immer abgewechselt mit dem Rein- und Rausgehen. Selbst die Notärztin, die dabei war, die das ja schon längere Jahre macht als ich. Und selbst für sie war das schon extrem. Also wir waren dann auch froh. Wenn man in einem solch schlimmen Gestank steckt, ja. Wie atmet man dann? Durch die Nase oder durch den Mund? Durch den Mund. Aber durch ist das nicht auch ekelhaft, dass man das Gefühl hat, man schmeckt quasi diesen... Man kriegt das in den Mund rein, quasi, diesen Gestank und all das Eklige, was damit verbunden ist. Man hat auch lange nach dem Einsatz noch daran zu knabbern, weil man irgendwie denkt, man kriegt den Geschmack oder Geruch oder sonstiges nicht mehr aus der Nase oder aus der Kleidung oder so. Ich glaube, ich würde dennoch durch die Nase atmen, weil ich das Gefühl hätte, das wäre mehr gefiltert, als wenn ich das direkt so in den Mund reinziehen würde, die Luft. Ist von Situation zu Situation unterschiedlich, weil... Wenn ich mir zum Beispiel anschaue bei Leichenfunden oder so, da ist es eher durch die Nase, weil das ist eher so ein süßlicher Geruch. Und da in dem Moment, also es ist immer von Situation zu Situation unterschiedlich. Gab es in dieser Wohnung auch schon Ungeziefer? Hast du irgendwas gesehen? Ich denke schon, also es hat zwar gekreucht und gefleucht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eher seine, in Anführungszeichen, Haustierchen waren oder so. Aber was kreucht und fleuchte denn da? Ich denke eher so Silberfischchen oder so, also schon Anzeichen für Unhygiene. Klar, und ihr hattet ja auch anderes zu tun, als in die Ecken zu gucken, ob da Kakerlaken sind. Ihr wart ja damit beschäftigt, diesen Mann da wieder zu beleben und irgendwie rauszuholen. Ne? Das war ja richtig, also wiederbeleben eher weniger, aber... aber zu versorgen damit, medizinisch. Ja. Ne? Ja. Erstmal damit beschäftigt, um ihn zu suchen, war mal am Anfang. Ach so, um ihn zu... Ach so. Weil man musste ihn ja erstmal unter diesen Zeitungsstapel, nachdem wir das rausgefunden hatten, unter den Zeitungsstapel befreien und konnten uns dann erst an die Arbeit machen. Habe ich gerade gefragt schon, wie alt der Mann war? Ich glaube nicht. Wie alt war er? Ich schätze so jetzt im Nachhinein, wenn ich nochmal überlege drüber, schätze so um die 40. Um die 40, also war gar nicht so ein alter Mann. Ja. Also ich denke das ja auch, dass gerade in eurem Job ihr sehr, sehr oft mit so etwas konfrontiert seid, ne? Mit schlimmen Geruchsphänomenen, ne? Und Ereignissen. Richtig, also was zum Beispiel auf Verkehrsunfällen oder so, dann ist es ja häufig der Geruch des Blutes oder so. Oder verbrannte Menschen, ne? Das ist dann also eigentlich das Schlimmste, was man eigentlich haben kann. Hast du das auch schon mal erlebt? Ja, leider. Also das muss ich mal fragen, also man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Wie riecht denn ein verbrannter Mensch? Wie riecht das? Riecht das so, als würde sonst Fleisch verbrennen? Nee, nicht ganz. Also das ist schon vom Geruch her intensiver. Also kann man eigentlich schwer beschreiben. Also ich sage mir, lieber lasse ich eine Bratwurst verbrennen, als um das zu riechen, als einen Menschen. Weil auch aus dem Rettungswagen kriegt man den Geruch ewig nicht mehr raus, wenn man den mal drin hat. Ja, und dann auch das Bewusstsein, das ist jetzt das ist jetzt der Geruch eines verbrannten Menschen. Das ist ja noch, das steigert das Ganze ja noch enorm, ne? Na, das zehrt vor allen Dingen an der Psyche des jeweiligen Rettungsdienstes oder so. Also, das sind schon welche von den heftigeren Einsätzen. Dennoch willst du den Buch weitermachen? Das ist dein Ding? Ja, natürlich. Ja. Also mein absolutes Ziel soll irgendwann mal die Luftrettung sein. Ah ja. Da wirst du natürlich auch mit vielen schlimmen Sachen konfrontiert. Aber ich sage ja immer, wenn ich mit Leuten so aus eurer Berufssparte rede, wie gut, dass es euch gibt und wie gut, dass ihr so gute Arbeit leistet. Dankeschön. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Ja, frohe Weihnachten. Danke dir auch, André. Tschüss. Ciao. Ich habe ein sehr bewegendes und eine bewegende Post bekommen, die mich traurig gemacht hat und auch gefreut hat, aber mir traurig gemacht hat. Und zwar von Caroline. Ich weiß gar nicht woher, das kann ich hier nicht sehen. Sie schreibt: Sehr geehrter Herr Domian, Sie kennen mich nicht, aber Sie haben in meinem Leben eine Rolle gespielt. Meine Mutter ist am 14.08. gestorben. Sie hat jeden Abend Ihren Domian gesehen. Sie hat mit ihm gelitten und gelacht und sogar geweint. Trotz ihrer Krankheit oder Schmerzen nachts musste sie sie sehen. Als sie ins Krankenhaus gekommen ist, hat sie noch gesagt: Gott sei Dank, der Domian hat Pause. Sie waren für meine Mutter sehr wichtig. Sie hat oft gesagt: Gut, dass es ihn gibt. Es fällt mir schwer, diese Zeilen zu schreiben, aber es war mir ein Bedürfnis, Ihnen dieses mitzuteilen. Vielen Dank, Caroline. Ich danke Ihnen auch sehr, Caroline, falls Sie jetzt zuschauen sollten oder zuhören sollten, für diese Post, und wünsche Ihnen alles Gute und sage Ihnen von dieser Stelle aus auch mein Beileid, dass Ihre Mutter verstorben ist. Jetzt habe ich in der Leitung am Telefon den Klaus, und er ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Klaus. Ja, deine Stinkgeschichte bitte. Ja. Ja, also ich bin, wie seine Kollegin schon sagte, so ein Geruchsjunkie. Und zwar habe ich das doller als alle anderen. Ein Geruchsjunkie? Ja. Interessant, ich auch. Erzähl. Pass auf, wenn ich auf Montage gehe oder im Urlaub gehe, ne, also längere Zeit von meiner Frau getrennt bin, ja, nehme ich die gebrauchten Unterhosen. Also so krass bin ich nicht drauf. Erzähl weiter. Oder gebrauchte T-Shirts, genauso wie von meiner Töchter, ne? Also gebrauchte T-Shirts, nicht Unterhosen, aber T-Shirts. Ja. Und zwar habe ich es... Wie soll ich dir das sagen? Ich empfinde das doller, als wenn sie mir zum Beispiel ein Foto mitgibt oder Briefe schreibt. Zur Arbeit, zum Urlaub, ne, oder sonst wo. Dann hast du das T-Shirt von deiner Frau und die Unterhose von deiner Frau. Ja, ja. Und bist irgendwo in der weiten Welt, im Hotel. Ja, einsam und allein und nimmert und riech. Und dann schnupperst du an diesen Sachen. Ja, und du glaubst nicht, das bringt mir mehr als ein Foto, Briefe. Hat das denn, es hat nicht... Unbedingt eine sexuelle Komponente? Nein, nicht unbedingt. Also es gibt auch Momente, wo ich an der Unterhose schnüffle und an so Momente denke, aber... Ja, aber gut, an der Unterhose hat es wahrscheinlich... einfach um den Effekt, der Geruch, den ich jeden Abend beim Einschlafen auch von ihr rieche. Ja, also... Es geht also wirklich so weit, dass ich zu ihr sage, wenn ich weg muss und ich weiß Bescheid, dass ich zu ihr sage, bitte behalte die Klamotten, die ich mitnehme, 3 Tage an. Ja? Ich wollte gerade fragen, wie lange musst du sie denn tragen? 3 Tage? 3 Tage, ja. Danach geht es mehr in diesen penetranten Geruch rein. Ja. Für mich ist es halt, richtige Frauen riechen ungewaschen ein bisschen süßlich, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Mhm. Es gibt natürlich Frauen, die riechen nach einem Tag ungewaschen penetrant, aber ja, es gibt auch Frauen, die riechen dezent. Und ja, das macht dann auch nichts, wenn sie die 2 Tage nicht waschen, dann ist es auch selbst ganz fix. Das heißt, das vermittelt dir eine ganz besondere Nähe, wenn du dann daran schnupperst. Ja. Mhm. Und auch wenn du die T-Shirts von deinen Kindern beschnupperst. Ja, das bringt mich einfach ein Stück denen näher als ein Foto. Oder ich kann das nicht beschreiben, aber selbst Kollegen sagen, ich spinne. Ne? Mhm. Ich habe mit so vielen da schon drüber gequatscht. Also ja, hast du das wirklich? Ich meine, das erzählt man ja nicht gerne. Ist ja eigentlich ein bisschen peinlich. Nee, mir sind eigentlich Latte, auch was die Arbeitskollegen sehen. Ich habe schon einer Kollegin gesagt, wenn ich dann mit mehreren Mann auf so einer Zelle sitze oder beziehungsweise in so einer Bude, ne? Ja. Und dann kriegen die jetzt schon mit, wenn ich die Unterhosen... Denken die nicht, der Klaus hat... Meinst du, wie peinlich das meiner Frau ist? Nein, ich meine, ist es dir doch nicht peinlich, dass die sagen, der Klaus, der hat eine Klatsche? Nein, wie gesagt, also ich habe es ja wirklich intensiv, weil ist bei mir ja Knacks, ich weiß es nicht. Wenn du aber jetzt an dem... Du hast gerade gesagt, dass die Unterhose schon so eine sexuelle Komponente hat, ne? Ja. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter und ein bisschen intimer. Ja. Wenn du an dieser Unterhose dann riechst, geht das dann auch so weit, dass du dann, wenn du eben alleine bist... Ja. teils, teils. Mich aber nicht unbedingt. Mir geht es einfach nur um den Sektor, die dann bei mir ist. Also ich weiß definitiv, dass ich ruhiger einschlafe. Ne? Liegt denn das T-Shirt oder die Unterhose dann auch immer im Bett näher? Aber nicht im Bett drin? Doch, natürlich, im Bett drin. Gibt sogar Tage, wo ich dir dann mit sogar die T-Shirts mit rüberschleppe. Wir haben ja dann auch einen Fernsehraum, ne? Und dann teilweise auch mit dem gebrauchten T-Shirt, also vom Fernsehen. Also wie gesagt, meine Kollegen halten mich für einen Knaller. Ja, aber die kennen dich ja schon, nehmen das für ja, die kennen mich, Gott sei Dank. Wenn du sagst gerade, dass du so ein Geruchsjunkie bist, auch auf andere Dinge bezogen, ja, ist doch so ein Geruch. Also ich hänge immer über dem Schlauch, wenn wir tanken, immer hängen. Klaus, ich auch. Ich kann dir halt nicht sagen, warum. Ich tanke für mein Leben gerne und nehme immer so einen kräftigen Lungenzug Benzingeruch. Und wissen Sie was, weißt du, wie viele mir sagen, dass das schädlich ist? Ja, es ist, ja, natürlich ist es schädlich. Boah, man soll das natürlich auch nicht tun. Nein, heftig. Aber mir riecht das auch eigentlich gut. Ich mag Benzin auch gerne. Ganz im Gegensatz zu Diesel. Diesel finde ich grauenhaft. Nein, Diesel nicht. Nur Benzin. Ist nur Benzin, was so angenehm ist. Bist du denn auch sehr empfindlich, wenn Leute eben unangenehm riechen? Das habe ich nur morgens. Also wenn ich also selbst bei mir, wenn ich morgens weiß, ich stink aus dem Mund, dann möchte ich nicht so rumknutschen oder abgelutscht werden. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin schon mal aus dem Taxi ausgestiegen, weil der Taxifahrer so sehr aus dem Mund stank, muss ich sagen. Das gibt es, aber wenn es nur nach dem nach dem Analbereich riecht. Ja. Ja. dann gehst du laufen. Das ist immer Mundgulli. Ja. Ja, das habe ich auch. So, jetzt haben wir die üblen Sachen so thematisiert. Gibt es da auch Gerüche, wo du so richtig abhebst, abgesehen von den T-Shirts und den Unterhosen? Vanille. Also meine Ex-Frau hat früher immer dieses Vanilleduft, Vanillekisses, wenn ihr das was sagt. Nee. Oh, Werbung darf ich ja gar nicht machen. Nee, sagt mir nichts, aber es wird wahrscheinlich nach Vanille riechen. Ja, ja, Vanille, aber intensiv nach Vanille. Aha. Hat sie sich so dezent durch beim Kennen so ein Hartstreimer oder zweimal gesprüht. Ach so. Und ich sagte, bei einer hübschen Frau Vanilleduft, boah, da gehe ich ab wie ein Pommes. Du glaubst es nicht, du lachst nur. Ja, ich kann das gut verstehen, dass das direkt so eine Auswirkung, eine Kopplung hat, ne? Was magst du denn an dir am liebsten so riechen? Also sagen wir mal... Am besten gar nichts. Gar nichts. Immer sauber. Immer sauber. Und Parfüms? Nimmst du Herrenparfüms? Ja, Tabak. Tabak. Oder was mir eigentlich, was so im exotischen Bereich, Marrakesch heißt das, glaube ich. Marrakesch. Das ist so eine orangene Pulle. Kenne ich gar nicht. Marrakesch. Auf jeden Fall, das wird dir auch gefallen. Also ist eher so ein herberer Geruch, nicht? Nee, exotisch. Exotisch. Das ist mehr so ein Fruchtcocktail. Ja. Aber ansonsten so herber. Tatsächlich also, bin ich ein bisschen in der richtigen Richtung. Ein großempfindlicher junger Mann bist du. Warst du das immer schon so, auch als Kind oder in der Jugend? Ich weiß nicht, woher ich das habe, aber das ist wirklich ein Knacks. Also meine Ex-Frau hat gesagt, ich habe einen Knall. Meine jetzige Frau sagt, ich spinne. Ne? Ich glaube, das ist einfach angeboren. Die einen haben das oder haben einen feinen Geruchssinn, die anderen haben das einfach nicht. Ich schieße halt immer da drauf, weil ich mit meiner Mutter irgendwie teilweise groß geworden bin, dass ich viel zu viel bei der da unterm Arm gehangen habe und den Apfelgeruch mitgekriegt habe. Ja, du lachst. Haben denn deine Frauen oder auch deine jetzige Frau, waren die nicht am Anfang ein bisschen irritiert, als du so an deren Kleidung? Nee, kaputt. Die ziehen sogar wirklich die Sachen 3 Tage lang an, waschen sich zwar zwischendurch, aber nachts ziehen sie immer die gleiche Unterhose an, weil sie wissen, sie tun mir damit einen Gefallen. Magst du denn... die intimste Frage zum Schluss. Ja. Magst du denn eine nackte Frau? Magst du die gerne frisch geduscht oder wenn die auch eher so 2-3 Tage in ihrem eigenen Geruch gelebt hat? Kommt drauf an. Also bei einer Frau, die ich intensiv liebe, mit Gefühl und so, da ist mir halt egal, wenn sie 2 Tage nicht gewaschen ist. Mhm. Dann riecht das auch nett. Mhm. Aber bei einer Frau müsste eigentlich gewaschen sein. Also klar, wenn man jemanden liebt, dann sieht man das noch ein bisschen anders. Ne? Also bei meiner jetzigen und davor, die ist mir halt egal, wenn die 3 Tage nicht gewaschen haben, dann habe ich das also... Und gibt es einen Geruch an deiner Frau, zum Beispiel Fußgeruch, wo du auch ein bisschen eklig vor bist und denkst, das muss ich ja nur nicht haben, ganz nah in der Nase? Nee, da achte ich auch nicht so weniger. Wie gesagt, das sind nur die Sachen, die ich eigentlich intensiver. Ne? Also, ein toller Riecher, der Klaus. Danke für deinen Anruf. Schönen Gruß an deine Frau. Bleib sauber, bleib so wie du bist. Ne? Ich versuch's. Fröhliche Weihnachten und guten Rutsch. Danke dir auch. Tschüss. Bis dann, ciao. Nicole, 20 Jahre. Hallo? Singt aber jetzt nicht ein bisschen Frieden, sondern will sich mit mir über Gestank unterhalten. Hallo. Nein, das war natürlich jetzt ein Scherz. Du bist Nicole, eine ganz normale Nicole, 20 Jahre alt. Ich grüße dich. Jetzt hat sie die Sprache verschlagen. Hallo Nicole. Hallo Domian. Zum Thema Gestank. Ja, genau. Ja, erzähl mal. Das geht um meinen Freund. Aha. Und was ist da los mit deinem Freund? Also der geht überhaupt nicht mehr duschen. Mein Zug kommt 2-mal im Monat. zweimal im Monat nur? Ja. Und er wäscht sich zwischendurch auch nicht? Nee. Also das fängt schon mit den Füßen an. Mhm. Das ist wirklich unerträglich. Das muss ja die Hölle sein. Das ist wirklich die Hölle. Ich bin jetzt im 7. Monat schwanger. Ach, ihr lebt auch zusammen? Wir leben zusammen, ja. Also ein richtiger Haushalt? Ein richtiger Haushalt, genau. Also der wirft seine Socken in die Ecken und... Wie lange trägt er denn diese Socken? Die Socken zieht er abends aus und zieht es am anderen Tag wieder an. Ja, und wie lange trägt er sie? Wie viele Tage? 2-3 Tage. Aber die Füße wäscht er nie? Also zweimal im Monat? Ja. Und mit dem liegst du in einem Zimmer nachts? Der schläft im Wohnzimmer. Aber das Wohnzimmer muss da schon wie ein Schweinestall riechen. Das riecht so, genau. War der immer so drauf? Nee, der hat das jetzt, habe ich jetzt erst mitgekriegt, vor 4 Monaten, richtig. Aber wie kann man sich denn plötzlich so verändern? War der vorher ein ganz normaler, der sich jeden Tag duscht und wäscht? Ja. Und warum ist das jetzt alles anders? Das weiß ich nicht. Da frage ich ihn, da dachte er auch, das ist mir doch alles egal. Was arbeitet er denn? Im Lager. Also das heißt, es ist eine körperliche Arbeit, wo man auch schwitzt tagsüber. Mhm, genau. Wo einiges dann auch an Gestank sich zusammenbraut, ne, kann man sagen. Ja, genau, so ist das. Zweimal im Monat. Und? Wenn er dann duschen geht, also dann sieht die Badewanne aus wie, naja. Wie sieht die denn dann aus? Also das ist voll der Rand. Was? Also so dunkler Rand ist dann da. Achso, weil so viel... Schmiere und Schmalz, Körper, Fette und so rauskommen. Genau. Packst du den noch an? Wenn er dann so auf mich zukommt, sage ich immer, lass mich in Ruhe. Und dann drehe ich mich rum und gehe. Schlaft ihr miteinander? Moment. Ja. Nee, schlafen wir nicht. Gar nichts. Also Küsschen auch nicht mehr? Nee, da ekel ich mich vor. Also tut mir leid. Aber da muss man doch wirklich ins Grübeln kommen, was da los ist mit dem Mann, wenn der vorher normal war. Hat das mit deiner Schwangerschaft was zu tun? Ich schätze mal, das hat damit was zu tun. Also wo er das dann wusste, wo ich im 3. war, wusste ich das ja selber erst. Mhm. Dann habe ich ihm das gesagt und dann fing das langsam an, weniger zu werden und jetzt geht er alle 2 Monate. Freut er sich nicht auf das Kind? Weiß ich nicht. Darüber haben wir, so wie er immer sagt, ja. Und wenn ich sage, geh mal duschen, auch das hat noch Zeit. Das verschiebt sich jeden Tag neu. Fragt er denn so, wie es dir geht und wenn du bei Frauenarzt warst? Nee, das fragt er nicht. Gar nicht. Er redet auch nicht über die Zukunft, wie das dann alles organisiert wird, wenn das Kleine da ist. Nee, der kümmert sich um gar nichts. Dafür bin ich da. Mhm. Auch wenn er jetzt Rechnungen kriegt, also der macht gar nichts. Ist es so möglich, dass er im Grunde genommen es wirklich nicht will, das Kind? Das weiß ich nicht. Ach, das ist ja schon eigentlich schlimm, ne? Dass du mit einem Mann zusammenlebst, der dein Freund ist und du weißt gar nicht mal, und der Vater deines Kindes, und du weißt gar nicht, ob der das Kind will. Ja. Ist eigentlich schlimm. Mir hat er immer gesagt, er will Kinder haben und... Ist das ein Zufallsprodukt, dieses Kind? Nee, das wollten wir haben. Das war sogar so geplant? Das war ein geplantes, ja. Und wie hat er damals so dazu gestanden, wenn du gesagt hast, ich möchte ganz gern ein Kind, oder hat er gesagt, ja, ich auch und lass uns mal versuchen, oder wie? Ja, genau, da hat er gesagt, ich möchte auch gern eins und dann ging das dann. Aber jetzt gar nichts mehr. Wie ist das denn so mit den anderen Leuten? Ich könnte mir vorstellen, dass auch seine Arbeitskollegen die Nase rümpfen oder Freunde oder sowas. Meine Freunde, die kommen erst gar nicht mehr zu mir, weil es wirklich hier in der Wohnung stinkt, man kriegt es gar nicht mehr raus. Man kann lüften, man kann sprühen, alles. Und Luftzeug bei der Arbeit weißt du nicht, was da passiert? Auf der Arbeit, da bin ich nicht. Da kann ich nicht sagen, wie das erzählt er dann dir ja auch nicht. Nee, das erzählt er mir nicht. Aber Nicole, wie kannst du das ertragen? Ich das ertrage? Mhm. Und wie kannst du das ertragen? Warum vor allen Dingen erträgst du das? Weil er mir jedes Mal neu verspricht. Also jedes Mal duschen will er gehen und das macht er nicht. Und jetzt habe ich vor 2 Tagen zu ihm gesagt, entweder gehst du duschen oder es ist vorbei. Mhm. Mhm. Weil das halte ich ja schon gar nicht mehr aus. Mhm. Dem seine Wäsche liegt überall rum und... Mhm. Und du musst dann diese Stinkwäsche auch noch waschen? Machst du das? Ja. Das machst du auch noch. Mhm. Mhm. Dann dem seine Bettwäsche muss ich jeden Tag gewaschen werden, weil die so stinkt. Mhm. Ja, und Freunde kommen hier keine mehr hin. Ja. Wie lange insgesamt kennt ihr euch schon? 3 Jahre. 3 Jahre. Mhm. War denn die Beziehung eigentlich so gut bisher, bis zu diesem Problem? Seid ihr gut miteinander ausgekommen und würdest du sagen, dass ihr euch geliebt habt? Wir haben uns geliebt, aber er belügt einen und das macht er. Mittlerweile? Wenn er dann, ja genau, wenn er meine Schwester nach Hause fährt, braucht er nicht 20 Minuten, sondern jetzt 2 Stunden immer. Und du weißt nicht, was er macht zwischendurch? Nee, das weiß ich nicht. Aber das sind ja alles Anzeichen, Nicole, dass da viel im Unreinen ist, ne? Dass ja, da eine, genau. Dass da eine ganze Menge nicht stimmt. Und das mit diesem Nicht-Waschen ist wahrscheinlich eine ganz, ganz massive Anti-Haltung gegen irgendwas. Ich weiß es nicht, ich will das hier nicht küchenpsychologisieren, aber irgendwas, es ist ein Zeichen, ne? dass er irgendwas nicht will oder dass es eine Abwehrhaltung ist von ihm. Ja, genau. Ich finde richtig, dass du ihn jetzt, dass du ihm die Pistole auf die Brust gesetzt hast und gesagt, entweder so oder so. Wie hat er denn darauf reagiert? Da hat er gesagt, das kann ich nicht machen. Doch, das kannst du machen. Und da habe ich gesagt, ich kann vieles machen. Ja. Also ich habe gesagt, ich habe keine Freunde mehr jetzt hier. Ja. Ich muss jedes Mal jetzt, ich bin ja jetzt hochschwanger, muss jedes Mal mich ins Auto setzen und dahin fahren. Und wenn wir uns dann zusammentreffen und er kommt dabei, dann gehen die Leute alle auseinander. Mhm. Würdest du denn eigentlich gerne mit ihm zusammen sein, wenn er sich ändern würde? Wenn er sich ändern würde, ja. Und du weißt auch gar nicht, ob er dich noch liebt, das weißt du nicht? Nee, das weiß ich nicht. Hast du ihn mal gefragt, ob er eigentlich auch, ob ihm etwas dran gelegen ist an der Beziehung, vor allen Dingen jetzt, wo er auch noch ein Kind bekommt? Das Einzige, wo er wirklich, wir reden über gar nichts mehr. Mhm. Und ich sage immer nur, ich bin gut genug für Zigaretten oder für Geld. Dafür kommt er. Mhm. Mhm. Und sonst also, dass du ihm Zigaretten gibst, oder wie? Ja, genau. Ja. Mhm. Mhm. Er raucht ja nicht nur ein Päckchen am Tag, sondern 4, 5. Mhm. Also, ich finde dieses Ultimatum richtig, das du ihm gesagt hast. Vielleicht solltest du auch noch hinzusagen, oder wenn du wirklich auch, du hast es ja gerade gesagt, dass dir schon dran gelegen wäre, wenn sich das wieder einrenken würde. Ja, aber... Dass er, geht ihr beiden doch mal für ein paar Stunden zu einem Paartherapeuten, zu einer Eheberatung. Nee, dafür hat er keine Lust und kein Interesse. Hast du ihm schon vorgeschlagen? Habe ich ihm alles schon vorgeschlagen. Mhm. Ich weiß wirklich nur, was ich machen soll mit dem. Weißt du, wenn er nämlich so sehr schweigt, dann was soll man dann machen? Das Problem ist nur zu lösen, indem man den Mund aufmacht, indem er auch seinen Mund aufmacht. Und ja, dann, so sehe ich das auch. Ja, da musst du halt wirklich die radikale Tour fahren und dann auch wirklich konsequent sein und gehen. Ja. Damit er das kapiert, dass das nicht so funktioniert. Ja gut, und wenn er dann wirklich duschen geht, nur mit Wasser. Ach, das auch noch. Ja, und Seife kennt er wirklich keiner. Aber wie kann denn der Rand an der Wanne sein, wenn man nur mit Wasser... Das fragt mich nicht, wie er... Na gut, wenn das Wasser sehr heiß ist, kann das natürlich dennoch sich lösen aus dem Körper. Ja, der tut ja nicht duschen, sondern baden. Baden, ja. Mhm. Also Nicole, ich finde deine Haltung gut und zieh es durch. So traurig das auch ist, wenn ihr jetzt ein Kind bekommt, ne? Ja gut, ich habe ihm das jetzt angedroht und habe gesagt, wenn er sich jetzt nicht ändert, dann ist wirklich... Dann muss er gehen. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss, Nicole. Tschüss. 1.32 und 40 Sekunden, kleine Pause. Nur 33 und 20 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow und das Thema heute Nacht heißt Gestank. Was habt ihr an heftigen Dingen schon erlebt in Sachen Gestank? Wann hat es euch am schlimmsten schon mal gestunken in eurem Leben? Habt ihr einen Beruf, wo es viel stinkt? Habt ihr einen Partner, so wie wir es gerade gehört haben, der stinkt? Oder, das haben wir gerade von Klaus auch erfahren, gibt es Gerüche, die viele Leute als Gestank definieren, die ihr aber wiederum interessant und geil, vielleicht sogar geil findet. 0800 5678 111 und ein Hinweis an dieser Stelle schon mal auf unser Thema am Donnerstag. Da ist das Thema passend zu Weihnachten, mein geheimer Wunschzettel. Und ich möchte mich mit euch über eure geheimen Wünsche unterhalten, die auf eurem geheimen Wunschzettel stehen. Steffen, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ah, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Grüß dich. Also Gestank geil finde ich es nicht, aber es ist relativ. Mein Beruf hat damit was zu tun. Ich bin im Polizeigewahrsam. Was? Du bist im Polizeigewahrsam? Polizeigewahrsam, richtig. Halt. Was, wie? Du bist im Polizeigewahrsam? Ja, ich arbeite im Polizeigewahrsam. Du bist aber nicht gerade im Polizeigewahrsam? Nein, natürlich nicht. Was heißt du? Du bist Polizist, oder wie? Ja, richtig, ja. Genau. Sagen wir es doch gleich so. Ja, genau. Und ja gut, alle lieben Leute, die auf der Straße so ungefähr aufgesammelt werden. Ah, ja, ja. Und die dann halt zu uns kommen und in unserem tollen Hotel ja. Einzelzimmer bekommen. Man nennt es auch Ausnüchterungszellen, ne? Ja, zum Beispiel. Unter anderem. Mhm. Unter anderem. Die kommen halt zu uns. Mhm. Und ja klar, bevor sie halt in ihr Einzelzimmer kommen, müssen sie durchsucht werden. Mhm. Und das musst du machen zum Beispiel? Ja, richtig, natürlich. Mhm. Und, ja, und das heißt, einmal komplett entkleiden. Mhm. Und wenn man natürlich dann Leute hat, warum müssen die durchsucht werden? Die müssen durchsucht werden, zum einen, dass sie sich selber nichts antun können, ne, oder ja. dass da halt auch einen Kollegen von uns sich verletzen können. Ah ja, also auf Waffen oder irgendwelche ja, Messer oder sowas. Auf ja. alles. Das heißt, mhm. die ziehen sich komplett aus. Ganz nackt müssen die da stehen. Ganz vor. Nackt. Mhm. Ja, also ich gucke denen auch ins Allerwerteste auf gut Deutsch. Warum? Ja, zum Beispiel, wenn man Festnahmen hat oder so, die Betäubungsmittel mit dabei haben, die sie irgendwo versteckt haben können. Achso, also könnten Tütchen Kokain im Hintern ja, stecken, richtig, auf Deutsch genau. gesagt. Mhm. Genau. Das heißt, ihr beugt euch dann vor den Po dessen, ja, zieht die Po-Backen auseinander und ja, guckt da genau. rein. Genau. Wie weit guckt ihr denn da rein? Das kann man ja schön tief da verstecken. Ja, so tief darf ich nicht, weil ich ja kein Arzt bin. Das ist dann rein rechtlich nicht machbar. Also du poolst da nicht rum, sondern du guckst einfach nur hin. Ich guck da einfach nur hin, ja. richtig. Ist ja nur auch wahrscheinlich oftmals kein schöner Anblick. Ne? Nein, das muss man so sagen, aber... Was sieht man denn da so? Ja, was sieht man da so? Meinst du jetzt im Po drin, oder? Ja, ich stelle mir gerade die schlimmsten Sachen vor, die völlig verdreckt sind und verkrustet. Und ja, natürlich, klar. Ja. Also es gibt Leute... Die hatten mal weiße Tennissocken, da sind dann Löcher drin, die sind dann schwarz, die Tennissocken, und wenn man sie gegen die Wand wirft, bleiben sie auch kleben, so ungefähr. Es ist halt in der Hinsicht, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier und... Also das sind ja dann Leute, die auch sich unter Umständen wochenlang nicht gewaschen haben. Ja, natürlich, oder monatelang. Monatelang auch die Kleidung nicht gewaschen haben. Nee, richtig, natürlich. Ja. Kannst du diese, ich meine, Gerüche kann man schlecht beschreiben. Versuch es trotzdem mal, was für ein Geruch du dann vor der Nase hast, wenn du so nah mit diesen Menschen zusammen bist. Ja, sagen wir so, schwer zu sagen. Klar, dieser, wie soll ich sagen, Abscheu ist es eigentlich noch nicht mal, weil, wie gesagt, man gewöhnt sich dran. Mhm. Es ist halt dieser penetrante Fußgeruch zum Beispiel, also wirklich penetrant. Mhm. Und gut, so... kommen auch Leute zu uns, die sich eingenässt haben, die sich auch eingekotet haben, auf gut Deutsch. Mhm. Ja, und dann wird es natürlich dann schon nicht mehr so spaßig. Musst du denn auch noch diese Klamotten dann irgendwie wegräumen? Ja, natürlich, klar. Kriegen die dann von euch neue Klamotten? Ja, wir haben so eine Art Lager, wo jeder aus dem Altkleider sagt nach dem Motto, ich brauche die Klamotten nicht mehr, bringen wir mit auf die Dienststelle, damit die dann noch irgendwas kriegen. Das auf jeden Fall. Ach so. Und die versifften Klamotten von den Leuten, werden die weggeschmissen oder werden die gewaschen? Nee, gewaschen auf gar keinen Fall. Die kommen gleich in die Kein Reinigungsunternehmen, das ist ja halt nicht, ne? Mhm. Aber wenn sie die natürlich wiederhaben wollen, auf jeden Fall. Mhm. Und wir haben natürlich auch Stammgäste bei uns, die kommen dann so alle 2-3 Tage. Mhm. Und hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, dass du dich ja übergeben musst, wenn du das riechst? Sagen wir so, vom Geruch her nicht. Ich habe so ein bisschen Probleme, wenn jemand sich übergibt. Ach so, dass ich mich so daneben stellen könnte. Mhm. Aber so vom Geruch her. Ich meine, gut, man geht dann schon so ein bisschen auf Abstand. Mhm. Ne? Ich meine, ich habe auch dann auf jeden Fall Einweghandschuhe dabei und desinfiziere mich dann auch mit den Händen und so, das auf jeden Fall. Ne? Also du achtest bestimmt auch darauf, dass es keine Berührung gibt, ne? Ja gut, kann man nicht immer vermeiden, weil... Also ich meine, so mit deiner Kleidung, mit den Händen ist klar, dass du sie berührst. Nee, aber es ist ja auch Folgendes, wenn ich dann zu den Leuten sage, zieh dich bitte aus, ich muss dich durchsuchen, dann sagt nö. Mache ich nicht. Ach so. Und dann? Dann sage ich ihm das dann zum 10. Mal oder keine Ahnung was, und irgendwann muss uns halt auch mit Zwang durchsetzen. Das heißt, ihr müsst mit 2-3 Männern das dann machen? Genau. Ne, dann wird er auf dem Boden und kriegt Handfesseln an und dann geht es halt nur so, wenn es nicht anders geht. Mhm. Ne? Und es sind auch viele Leute, die reinkommen, die Verletzungen haben, weil sie angenommen von der Schlägerei kommen oder weil sie auf der Straße sich meinen Kollegen da widersetzt haben oder so. Ne? Hast du auch schon mal Leute gesehen, dass die... So schlimme alte Verletzungen haben, dass es eitert oder dass da schon Würmer drin sind oder so? Ja, also Würmer habe ich zum Glück noch nicht gesehen, aber so ungefähr, es fehlt nicht mehr viel. Mhm. Ne? Mhm. Weil sie haben auch gar, die Leute teilweise, die wir haben auch gar keinen, wie soll ich sagen, Hygienebewusstsein mehr. Die haben mit ihrem Leben abgeschlossen. Mhm. Die kommen halt Sag mal, neben dem Ekel, den man da empfindet, man ekelt sich ja nicht vor dem Menschen an sich, sondern einfach vor der äußeren Erscheinung. Wie steckst du diese Schicksale weg? Du bist ja da mit Leuten dann auch konfrontiert. Ja, man muss es halt einfach, ich denke mal, vorhin war auch ein Vorredner bei euch gewesen, da hat sich ja mit der Redaktion gesprochen, hätte ich nicht so alles mitbekommen, also Rettungssanität oder sonst was. Man macht das so ein bisschen mehr auf die, ja, jetzt nicht böse zu meinen, aber so ein bisschen auf die lustige Seite. Ach, er ist schon wieder da. Ach so, mein Gott. Also um das nicht so an dich heranzulassen. Ja, genau. Weil letztendlich helfen könnt ihr ja auch nicht. Ne? Nein, das können wir nicht. Es ist traurig, dass es so kommt, dazu kommt bei Menschen. Ne? Ja, das geht aber relativ schnell. Ja, die oftmals ja in richtigen Jobs waren und in der Gesellschaft integriert waren. Richtig. Ne? Mhm. Oder genauso auch mit Drogen oder so. Diese Drogenjunkies, wenn man da welche hat, die seit 10 oder teilweise noch länger an der Nadel hängen, den kann man nicht mehr sagen, zieh dir frische Socken ein oder sonst was. Da haben die nichts mit zu tun. Ne? Wie alt sind denn diese Obdachlosen eigentlich, mit denen du es hauptsächlich zu tun hast? Das ist unterschiedlich. Ich meine, wir haben sehr viele Russlanddeutsche haben wir da, die halt in Russland da nicht klargekommen sind, weil sie da halt keine Russen waren und hier sind sie keine Deutschen. Ja, und da sind sie halt sehr viele Alkoholiker. Mhm. Ja, die da halt ziemlich häufig bei uns sind und die kommen auch immer wieder. Ne? Also junge bis ganz alte Leute wahrscheinlich. Ja, das ist, durch die Bank durch. Auch wie ist so die Verteilung Frauen und Männer? Wahrscheinlich mehr Männer, ne? Oder? Ja, erheblich mehr. Also ich würde sagen 10% Frauen vielleicht und der Rest vielleicht dann Männer. Und mit den Frauen beschäftigst du dich nicht, sondern die Kolleginnen wahrscheinlich? Ja, ich darf die nicht durchschauen. Ja, ne? Ist klar. Nicht, ne? Hast du die Angst, dass du dir da Flöhe, Wanze und sowas holst? Ja, was heißt Flöhe, Wanzen? Also mehr hat man mit Hepatitis oder sonstiges zu tun oder mit HIV oder so, da muss man halt schon aufpassen. Ne? Wobei, da müsste es ja schon irgendwie einen Unglücksfall geben, ne, dass du dich da infizierst. Ja, das ist richtig. Aber es kann natürlich passieren, sowas. Kann passieren. Ja. Wie lange machst du das schon? Ich mach's jetzt erst gerade seit, noch nicht mal anderthalb Jahre. Mhm. Und wirst du es noch eine Weile machen? Wollen oder müssen? Müssen. Bis du nach oben irgendwohin befördert wirst? Ja, also es ist so bei uns in der Behörde, man muss halt so ein paar nette Dienste machen. Na klar, wie so überall, ne? Ja, überall, genau. Danke für den Anruf, Steffen. Ja, und mach weiter so, war immer nett bei dir. Dankeschön, sehr, so, sehr nett. Und Spätdienst habe ich dich mal ganz gerne. Genau, grüßen wir mal alle Polizisten und Polizistinnen im weiten Land. Ich weiß, dass sehr viele zuschauen in der Nacht. Mache ich. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Hier habe ich einen Fax bekommen, was mir sehr gut gefällt und was mir aus der Seele spricht, von Marco aus Meschede. Und er schreibt, hi Domian, ich finde das dämlichste Wort des Jahres Starterkit. Stichwort Euro. Was denkst du dazu? Also, lieber Marco, ich finde auch, dass das dämlichste Wort des Jahres ist. Das ist der reinste Dummschwatz. Niemand versteht es. Und das Absurdeste ist ja, die Engländer sind gar nicht dabei beim Euro, aber man nennt dieses Schnupperpäckchen, so hätte man es ja auch nennen können, oder Probierpäckchen, nennt man Englisch. Wie absurd. Niemand, oder die wenigsten Leute verstehen, was es heißt. Oder man muss in Mexiko nachgucken, was eigentlich Kit heißt. Man hätte es doch einfach in jeder Landessprache so benennen können, damit jeder Mann und jede Frau es versteht. Nein, irgendwelche, ich sag mal, abgefuckten Werbefuzis haben es dann Starterkit genannt. Also ich sehe es genau wie du, Marco, und vielleicht beschäftigt sich ja mal die Gesellschaft für deutsche Sprache auch mit solchen Sachen. Gavan, 26 Jahre ist dran. Hallo. Wie spricht man den Namen aus? Gavan. G-A-W-A-N. Ja, Gavan. Was ist das für ein Name? Das ist walisisch, kommt aus der Artus-Saga und ist eine Ableitung von Sir Gawain. Beim Ritter der Tafelrunde. Aha. Ja. Gawain, schön, dass du da bist. Ja. Und du willst mir auch eine Geschichte erzählen. Über das Stinken. Über das Stinken, ja. Mhm. Stinken ist übertrieben. Also ich kann den Geruch alter Leute nicht so gut ab. Mhm. Warum? Warum? Da bin ich selbst am Rätseln. Also ich bin bei meiner Oma groß geworden eigentlich. Die ist vor 11 Jahren gestorben. Mhm. Und da ging das irgendwann los. Irgendwie wurden mir alte Leute immer suspekter. Was ist das für ein Geruch, den du nicht magst? Kannst du den beschreiben? Ein bisschen näher eingrenzen? Oh, ja, ich will nicht böse wirken, aber für mich riecht das immer ein bisschen nach Totwald. Mhm. Ich kann das gar nicht so richtig nachvollziehen. Gibt es einen klassischen alte Leute Geruch? Weiß ich nicht. Nee, da gibt es viele Gerüche. Also der setzt sich aus ganz, ganz vielen Sachen zusammen. Also ich habe oft erlebt, ich habe auch eine Zeit lang Pizza gefahren, Altenpflegepraktika gemacht. Also ich habe einige alte Leute erlebt so. Und es ist sehr moderig oft in deren Räumen und auch an denen selbst. Die Aber Kleidung vielleicht riecht moderig, die Haut riecht moderig. Ja, das ist ja die Frage. Ist die Haut das oder liegt es einfach an sehr alten Möbeln oder alten Teppichen oder so, die die Leute halt haben? Das mischt sich sehr. Das mischt sich sehr. Aber Haut hat nochmal einen ganz eigenen Geruch. Und das riecht alles sehr modrig und es riecht so, als ob der Körper sich schon langsam zersetzt. Das heißt, du bist jetzt erst 26? Ja. Aber du bist wahrscheinlich in einigen Jahren schon auf der Hut und riechst an dir rum, rieche ich jetzt auch schon allmählich so? Hast du Angst vorm Altwerden? Nicht wirklich vorm Altwerden. Ich glaube, ich habe eher Angst vor diesem Zerfall, den ich damit erleben muss. Also davor, alt und weise zu sein, habe ich gar keine Angst. Wenn du denn weise wirst, ne? Ja, wenn denn. Man bemüht sich, ne? Das ist ja schon ein trauriges und hartes Urteil, ne? Sowas zu sagen. Ja, ich eck damit auch immer sehr an. Ich weiß zwar nicht warum, weil ich meine das ja nicht böse oder so. Es geht mir nur einfach so, dass ich unheimlich schnell einen Ekel entwickle bei bestimmten Gerüchen so. Und die habe ich einfach nur bei alten Leuten. Sagst du das so mit ganzer Überzeugung oder auch ein bisschen mit schlechtem Gewissen? Weil wir werden ja nun mal alle alt und wir werden auch nicht alle schöner und nicht alle und keiner wird jünger von uns. Richtig. Natürlich habe ich da ein ganz, ganz derbe schlechtes Gewissen sogar. Weil ich habe auch noch einen Opa, das ist der Einzige, der mir von den Alten geblieben ist. Und eine Oma, die ich erst seit 2 Jahren kenne. Da weiß ich gar nicht, wie die riecht. Aber mein Opa, der riecht jetzt auch nicht irgendwie übel oder so. Das, wie ist es mit deinen Eltern? Meine Eltern riechen auch nicht übel. Die sind ja vielleicht auch dann noch nicht so sehr alt. Die sind 46 und 47. Das ist noch nicht so alt. Das geht ja noch, ja. Ja. Ja, da kann man gar nicht werten. Wenn du das unangenehm findest, findest du es halt unangenehm. Ich kann es echt nicht aufdröseln. Ja. Wo es herkommt, wie gesagt, ich habe auch ein Praktikum in der Altenpflege gemacht. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Einfach die soziale Arbeit so. Und das Aber diesen Beruf könntest du dann ja gar nicht ausführen. Den Beruf könnte ich aufgrund dessen schon allein nicht aufführen. Hast du denn sonst noch irgendwelche speziellen Sachen, wo du so in Sachen Gerüche sehr empfindlich bist oder was dich sehr, sehr runterzieht quasi schon? Runterzieht? Naja, aber was dich sehr ekelt. Kotze. Auf jeden Fall Kotze. Wenn jemand kotzt, kann ich gleich mitmachen. Wenn ich das rieche, dann ist es vorbei. Und Leute, die sich halt extrem selten waschen, da kriege ich auch ganz schnell die Krise. Bist du denn bei dir denn auch so sehr, sehr, sehr aufmerksam, was deinen eigenen Körper anbelangt, dass du dich sehr viel wäschst und parfümierst und weiß ich was, dass du immer gut riechst? Nee, parfümieren eigentlich gar nicht. Aber waschen? Ich dusche täglich und morgens Katzenwäsche. Also ich denke, ich bin da ganz normal sonst. Und was ist mit Zahnhygiene, mit Mundgeruch? Bei dir selbst jetzt achtest du da sehr drauf? Ja, anscheinend nicht genug, sonst wird meine Freundin nicht ab und zu maulen. Da haben wir ja schon was. Aber über die alten Leute schimpfen und selbst aus dem Mund stinken. Ja, nicht wirklich. Ich will ja nicht schimpfen. Haben die alten Leute wahrscheinlich manche einer gepflegter als du vielleicht, wer weiß, ne? Das kann gut sein, ja. Okay, das war als Gast bei mir in der Sendung Gavan. Ich danke für den Anruf, wünsche alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Herzlich willkommen, Peter. Peter ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Lomia. Hallo, Peter. Hallo, ja. Ja, ich wollte eine nicht so schöne Geschichte hier erzählen, die ich also vor 8 Jahren erlebt habe. Ich bin Krankenpfleger und habe damals zusammen mit einer Kollegin eine Neuaufnahme versorgt, die abends zu uns kam. Es war ein alter Herr, voll Krebs wohl, sollte also von der Trage vom Krankenwagen auf das Bett gelegt werden. Und das haben wir dann auch getan. Und dann hat er ein paar Mal stark gehustet und dann kam also ein unbeschreiblicher Geruch dann auf. Meine Kollegin ist also fast kollabiert. Die habe ich dann also gerade noch vor das Zimmer retten können. Ich habe mir dann als erstes eine OP-Maske besorgt und bin dann wieder rein, um den Patienten weiter zu versorgen. Und er hat dann noch weiter sehr geröchelt, ist dann kurze Zeit später, ich glaube Viertelstunde später, ist er dann verstorben. Sehr abrupt dann, muss man sagen. Und im Nachhinein, das war also ein sich nach innen öffnendes Lungenemphysem, was es selten gibt bei Lungenmetastasen, wo eben dieser diese, man muss sich sagen, so ein Herd aus Eiter und der da monatelang geschmort hat, hat sich dann nach Zulungen geöffnet. Mhm. Das war also wirklich absolut unbeschreiblich. Ich habe so etwas nie mehr danach riechen müssen, Gott sei Dank. Und obwohl du Krankenpfleger bist und wahrscheinlich auch sehr oft der üble Gerüche mitbekommst. War ja, das dennoch das Schlimmste, was du... Ich war 22 Jahre im Beruf und habe also schon wohl alles gerochen, aber das war wirklich die absolute Spitze. Also kam denn auch noch was von der Flüssigkeit raus aus dem Mund? Das kam nicht mehr raus. Es war nur der... dieser Geruch und der Mann quälte sich auch sehr und wir haben dann noch versucht, Sauerstoff zu geben. Aber er ist dann sehr schnell gestorben. Strömte dieser Geruch nach diesem Husten permanent aus ihm raus? Strömte dann permanent. Also ich habe ich weiß auch nicht mehr, ob ich da mit Mund oder mit Nase. Ich habe mir nachher noch eine zweite Maske geholt, habe die über die erste gestülpt, habe die etwas angefeuchtet, um das aushalten zu können. Ne? Mhm. Das heißt, der ganze Raum war dann voll von. Ja, wir haben dann auch gleich das Fenster. Es war auch irgendwie kurz vor Weihnachten, meine ich, und da habe ich das Fenster. Es war sehr kalt. Das kann ich noch erinnern, dass dem Arzt also auch ganz komisch wurde, als er da reinkam als erstes. Also es war ein absolut unbeschreiblicher Geruch. Diese Masken dienen ja nur so der Desinfizierung, ne? Die können das ja nicht wegfiltern. Genau. Ich habe nur in dem Moment gedacht, dass ich irgendwas Mechanisches mir jetzt hole, weil ich musste ja nun meine Arbeit weitermachen und um mich da etwas zu schützen, weil also das war wirklich, das war absolut unbeschreiblich. Das war sehr süß, aber ich habe auch schon Verwesung gerochen, aber das war noch viel, viel, viel schlimmer. Also ein biologisch aktiver verwesener Geruch. Also wenn du das nach 8 Jahren noch so empathisch erzählen kannst, kann ich mir ein Bild machen oder eine Ahnung habe ich, wie gravierend das war. Ja. Wie? Meine Kollegin, wenn die jetzt zufällig das hören wird, obwohl das schon ein älteres Semester, also die weiß sofort Bescheid. Wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen und grüße sie auch schön, dass sie es hören. Ja. Wie lange hat der Mann dann genau noch gelebt? Ja, ich würde sagen eine Viertelstunde. Ja. Der Chefarzt hat uns dann erklärt, dass wohl Flüssigkeit dann die Lunge also überströmt hat nach innen und das hat dann zum Atemstillstand geführt. Da war auch nichts mehr möglich mit Absaugen. Das war ein metastasierter Lungenkrebs im Endstadium. Also es war nicht nur Lungenmetastase, es war auch wohl der Primärherd Lunge. Ja. Und da war also nichts mehr zu machen. Der Mann war auch schon sehr abgemagert, also muss schon lange vorher in der Wohnung gelegen haben. Ja, das werde ich niemals vergessen. Ist dir sofort eingefallen, als du unser Thema gesehen oder gehört hast? Ja, das ist mir wirklich sofort eingefallen. Ich danke dir, wünsche dir schöne Weihnachten und alles Gute. Danke dir, tschüss. Tschüss, Peter. Reinhard, 40 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Domian. Ja. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Schön, dass du da bist. Ja, zum Thema Gestank. Es geht eigentlich um Folgendes. Ich bin also seit circa 8 Jahren Bestatter als Angestellter und komme dadurch natürlich viel mit Toten auch in Berührung. Mhm. Und wobei mir der Job als ansonsten eigentlich Spaß macht. Es hat ja auch viel mit Betreuung von Angehörigen zu tun. Also Bestatter heißt, du arbeitest in einem sogenannten Beerdigungsinstitut. Ist richtig. Du arbeitest nicht auf dem Friedhof. Nein, nicht auf dem Friedhof. Also ein Beerdigungsinstitut, wo ich hauptsächlich auch Beratung mache und also alles für die Angehörigen regel. Aber du bist auch dafür verantwortlich unter Umständen oder bist aktiv dabei, wenn Leute eingesagt werden, abgeholt werden. Richtig, genau. Und Versorgung der Verstorbenen später, wenn die Angehörigen nochmal Abschied nehmen wollen. Und dadurch kommt man natürlich auch mit Verstorbenen in Berührung, ich sag mal, die vielleicht schon länger in der Wohnung gelegen haben. Und das ist eigentlich der einzige Punkt in diesem Beruf, der mich persönlich also extrem stört daran. Das heißt, du kannst schlecht mit den üblen Gerüchen umgehen. Ja, also ich kann zwar Tote sehen und auch wenn sie Wunden haben oder sonst irgendwas oder bluten, das macht mir nichts aus. Dieser Gestank, gerade wenn jemand schon lange in der Wohnung gelegen hat, ist also teilweise so, dass ich dann nach Hause komme, mir sämtliche Sachen ausziehe, die in eine Wäsche gebe und mich mal erst dusche. Obwohl es eigentlich ja nichts ist, was gefährlich ist. Ich glaube, wenn ich sowas machen müsste, würde ich auch nicht, also nicht nur duschen, sondern auch eine Nasenspülung machen mit Salzwasser oder irgendwas, ne? Damit man so zumindest so mental denkt, das wird desinfiziert alles. Also wenn die Bitte? Also wenn die Gerüche ganz extrem sind, ich hatte eben im Gespräch mitgekriegt, wo du fragtest, atmet man durch Mund oder Nase dann? Also wenn wirklich ein Geruch sehr extrem ist, versuche ich wirklich durch den Mund zu atmen. Mhm. Weil dieses Riechen ist ja nun durch die Nase eigentlich bedingt. Mhm. Und das ist dann schon extrem. Ne? Mhm. Was war denn das wirklich das Widerlichste, was du bisher gerochen hast in dem Job, in den Jahren als Bestatter? Ja, also ich habe mal aus einer Wohnung, da kriegten wir einen Anruf von Angehörigen, da hatte die Polizei die Wohnung aufgebrochen. Und die Mutter lag schon, ich glaube, knapp anderthalb Wochen in der Wohnung, die saß im Sessel. Mhm. Und da sind wir also rein und als wir die Tür aufmachten, kam uns schon also ein extremer Geruch entgegen. Mhm. Dann ziehen wir natürlich Masken auf, ziehen uns auch Handschuhe an und alles. Und die Verwesung tritt ja schon sehr früh an, nach ein paar Stunden eigentlich schon beginnt das. Es hängt sich auch an der Temperatur noch, ne? Ja, genau. Mhm. Und wenn dann im Hochsommer, sag ich mal, wenn die Fenster alle zu sind und die Hitze steht in den Räumen, und das war also ganz extrem. Da hat ein Kollege, der das also auch schon viel länger macht als ich selbst, der hatte da Probleme. Also da ist man wirklich schnell rein in die Wohnung, die Trage auf, den Verstorbenen auf, die Trage zu und raus. Ne? Also redet ihr denn untereinander, boah, ist das ein Gestank hier wieder? Ja. Also natürlich nicht in Anwesenheit der Angehörigen. Natürlich aber nicht, aber so, wenn ihr alleine seid, schon. Das ist ja auch normal. Ich denke, das ist auch eine gewisse, wie soll ich sagen, also ein gewisses Verarbeiten hinterher auch irgendwo. Ne? Man muss da auch mal drüber reden. Klar. Wie sah denn diese Frau aus, die da schon so lange gesessen hat in dem Sessel? Also vom Aussehen war eigentlich gar nicht so schlimm. Also da waren noch keine Maden oder sonst irgendwas. Hast du das auch schon mal gesehen, dass schon Maden? Nein, Gott sei Dank nicht. Mhm. Aber Kollegen von mir, von der Erzählung her, weiß ich das auch. Ne? Mhm. Also ist auch nicht so angenehm. Ne? Mhm. Und also wie gesagt, wenn man dann nach so einer Überführung nach Hause kommt, dann zieht man sich wirklich alles aus und gibt das in die Wäsche und fängt mal erst an sich zu duschen. Ne? Mhm. Wie ist das denn, wenn du so Leichen, tote Menschen so fertig machst im Sarg, wenn du sie... lassen die Toten oder viele noch mal Dinge unter sich oder gehen die ganzen Öffnungen nochmal auf? Also das kann passieren, auch besonders auch wenn die Verstorbenen vorher viel unter Medikamenten gestanden haben. Mhm. Also dann sind auch extreme Gerüche, wenn die Luft rausgeht aus den Körperöffnungen. Also das ist schon extrem. Aber ich sag mal, wenn wir die hinterher fertig machen, wir haben also Desinfektionsmittel und auch so Geruchsspray. Also ich sag mal, es gibt ja auch Angehörige, die wollen nochmal Abschied nehmen von den Verstorbenen. Die müssen wir dann ja auch herrichten. Bis zu welchem Tag oder bis zu wie vielen Stunden kann das denn überhaupt noch passieren, dass sie etwas unter sich lassen oder dass nochmal irgendwelche Dämpfe von innen rauskommen? Ja, also ich sag mal, der Mensch, je nachdem wie lange er auch später, wenn er im Sarg liegt, verliert ja komplett seine Flüssigkeit hinterher. Ja. Mhm. Also deshalb muss ja auch der Sarg, muss unten Stoffe rein, die Flüssigkeit aufsaugen. Ach so, das wird ganz feucht in einem Sarg? Ja, Mensch hat ja, ich weiß nicht, wie viel Liter Flüssigkeit im Körper und irgendwann, auch aufgrund der Verwesung, läuft die Flüssigkeit durch Körperöffnung natürlich raus. Zum Beispiel bei einer Auslandsüberführung muss man Körperöffnungen möglichst verschließen. Wenn also ein Transport ins Ausland ist, dann kommt ein Verstorbener in einen Zinksarg auch, der dann also auch luftdicht und alles verschlossen ist. Aber was heißt, man muss die Körperöffnungen schließen? Muss man alle Körperöffnungen werden verschlossen? Sollte man machen. Es gibt so ein bestimmtes Pulver, ich sag mal, es zu vergleichen, so ein bisschen wie mit Zement. Also da kommt so ein bisschen Pulver zum Beispiel in den Rachenraum rein. In den Po? Kann passieren, also ist weniger, aber ich sag mal so Rachenraum wird verschlossen, dass also sobald dieser Stoff mit Flüssigkeit in Verbindung kommt, wird er fest dann. Auch wirklich ein harter Job, finde ich. Also ich denke, es ist vielleicht auch mal zu überlegen, dass die Bestatter nicht immer die, man denkt ja immer, die Bestatter sind so diese grauen, griesgrämigen Menschen und... man denkt auch immer, das sind die Halsabschneider, weil die das Leid ausnutzen. Genau, ich denke also die Leute, auch die Kollegen, die das machen, da gehört schon was zu. Das denke ich auch, ja. Sich damit zu beschäftigen. Absolut, ja. Aber du bist ja schon so viele Jahre in diesem Beruf und das ist für dich auch weiterhin so angesagt. Möchtest du das heute? Also hauptsächlich auch wegen der Beratung der Angehörigen. Mhm. Also man merkt ja auch hinterher, wenn die Leute zufrieden waren, die kommen hinterher nochmal ins Geschäft, bedanken sich und das ist eigentlich das Schöne im Beruf. Das ist irgendwie ja auch eine seelsorgerische Arbeit, ne, wenn du mit den Trauernden zusammen bist. Mit Sicherheit, weil wir eigentlich der erste Kontaktpunkt der Angehörigen sind. Ne? Ja. Also wir sind ja eigentlich noch vor dem Pfarrer die Ansprechpartner. Ne? Reinhard, jetzt muss ich Schluss machen. Danke für deinen Anruf. Klar. Alles Gute. Danke dir. Wiederhören. Das war's für heute in der Technik. Michael Jansen, morgen freie Themennacht, 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Und guckt doch mal in www.nachtlager.de rein. 1 Uhr bis morgen. Ich wünsche euch eine schöne und gute Nacht. Bis dahin, ciao.